Im dritten Jahre des Perserkönigs Cyrus wurde Daniel, den man Belsasar nannte, eine Offenbarung zuteil. Wahr ist die Offenbarung und handelt von großer Mühsal. Er merkte sich die Offenbarung und hatte Acht auf das Gesicht. Ich, Daniel, verbrachte damals 3 volle Wochen in Trauer, wohlschmeckende Speise genoss ich nicht, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund, und nie salbte ich mich, bis volle 3 Wochen vorüber waren. Am 24. Tage des ersten Monats aber befand ich mich am Ufer des großen Stroms, das ist des Tigris, und als ich meine Augen emporhob und schaute, da war vor mir ein Mann, gekleidet in leinene Gewänder, während seine Lenden mit feinem Gold aus Uphaz umgürtet waren. Sein Leib war wie von Chrysolith, sein Gesicht strahlte wie der Blitz, seine Augen leuchteten wie Feuerfackeln, seine Arme und Füße sahen aus wie poliertes Erz, und der Schall seiner Worte war wie mächtiges Tosen. Ich, Daniel, allein hatte diese Erscheinung, während die Männer, die mich begleiteten, nichts von der Erscheinung sahen, aber ein so großer Schrecken hatte sie befallen, dass sie flohen, um sich zu verbergen. Ich allein blieb zurück, und als ich diese große Erscheinung sah, da verließ mich alle meine Kraft, mein Antlitz entfärbte sich krankhaft, und ich behielt keine Kraft mehr. Ich hörte den Schall seiner Rede, und als ich den Schall seiner Rede hörte, fiel ich betäubt vor mich hin, mit dem Angesicht zur Erde. Da berührte mich plötzlich eine Hand und rüttelte mich auf, dass ich mich auf meine Knie und Handflächen stützte. Dann sprach er zu mir, Daniel, du Liebling des Himmels, habe Acht auf die Worte, die ich zu dir spreche, und stelle dich wieder aufrecht, denn gerade zu dir bin ich nun gesandt. Als er dieses Wort zu mir sagte, stand ich zitternd auf. Sodann sprach er zu mir, sei getrost, Daniel, denn gleich am ersten Tage, da du dir vorgenommen hast, Erkenntnis zu gewinnen und dich vor deinem Gotte zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und ich bin wegen deiner Worte erschienen. 21 Tage lang stand mir der Schutzengel des Persischen Reichs entgegen, da kam mir auf einmal Michael, einer der obersten Schutzengel, zu Hilfe, während ich vorher im Kampfe mit den Perserkönigen allein geblieben war. So bin ich denn gekommen, um dir Kunde zu geben von dem, was deinem Volk in der Endzeit begegnen wird, denn wiederum ist es ein Gesicht, das sich auf ferne Tage bezieht. Als er diese Worte mit mir redete, richtete ich meine Blicke zur Erde und blieb sprachlos. Aber siehe da! Einer, der das Aussehen eines Menschen hatte, berührte meine Lippen, da öffnete ich meinen Mund und redete und sprach zu dem, der vor mir stand, o mein Herr! Infolgedessen, was ich schaute, wurde ich von Krämpfen befallen und behielt keine Kraft mehr. Wie könnte auch ich, der geringe Diener meines Herrn, mit einem Herrn wie du sprechen? Mir entschwindet jetzt alle Kraft, und aller Atem ist mir benommen. Da berührte mich der wie ein Mensch aussah, von Neuem und stärkte mich. Dann sprach er, sei getrost, du Liebling des Himmels, Friede sei mit dir. Fasse Mut, ja fasse Mut. Und als er so mit mir redete, fühlte ich mich gestärkt, so dass ich sagen konnte, rede, mein Herr, denn du hast mich gestärkt. Da sprach er, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Gleich muss ich zwar zurückkehren, um mit dem Schutzengel Persiens zu kämpfen, und wenn ich von ihm los bin, so ist schon der Schutzengel von Griechenland zum Kampfe herbeigekommen, aber ich will dir doch zu wissen tun, was in dem Buche der Wahrheit aufgezeichnet ist, obschon mir niemand gegen jene beisteht, als euer Schutzengel Michael.